Herzlich willkommen zum Museum Bug, dem Podcast, wo der Matthias, der Jörg und die Martha für euch in Berliner Ausstellungen unterwegs sind. Mit mir, Jörg, rechts von mir, Der Matthias, und hi. Rechts außen sozusagen. Hier, die Martha, hallo. Ganz rechts außen. Genau, vielleicht nochmal, weil das ist ja unsere zweite Folge schon, ne? Ja, unsere zweite Folge. Da sollten wir erstmal drauf anstoßen, würde ich sagen. Ja, stimmt. Prost. Prost. Bier. Konzeptbier. Guter Urstoff. Wir sitzen übrigens auch wieder im Combrink, einem sehr schönen Café in Kreuzberg an der Oranienstraße in der Nähe. Im Tonstudio. Im Hinterzimmer Combrink. Und wir waren nämlich mal wieder in einem Museum in der Nähe vom Combrink. Das ist eigentlich unser Kriterium schon fast. Ja, genau. Aber vielleicht sollen wir kurz nochmal sagen, was der Museum Bug überhaupt ist, weil in der zweiten Folge, da wissen noch alle Leute nicht so richtig Bescheid, was hier überhaupt Phase ist. Also der Museum Bug ist, wie man übersetzungsmäßig meinen könnte, ein Museumskäfer. Ne? Ja. Ein Schädling, der sich durch die Ausstellung frisst. Könnte aber auch ein Museumsfehler sein. Ne? Bug, Fehler. Und aber in Wirklichkeit sind es einfach nur drei Leute aus dem Museum mit zu viel Zeit. Genau. Nein, die gerne ihre Zeit eben in Ausstellungen verbringen. Und wir haben uns gedacht, damit nicht nur wir was davon haben, sondern ihr auch, dass wir dann einen Podcast machen und dann nach dem Museumsbesuch, nach dem Ausstellungsbesuch, euch davon berichten, wie es so war. Genau, weil da unsere ganzen Erfahrungen, die wir in der Ausstellung gemacht haben, noch ganz frisch in unseren Gehirnen drin ist. Sie haben sich eingebrannt. Ja, genau. Sehr schön. Genau. Martha, du wolltest gerade schon sagen, wo wir denn diesmal für euch waren. Ja, habe ich schon verraten. Nee, liebe, ne? Leserinnen, nein, und Leser. Wir, wir können das ja auch irgendwie ein bisschen geheimnisvoller so sagen. Also wir können mal anfangen so, ja, was liegt hier so alles rum? Wir sind so umgeben von diesen, von diesen Objekten. Ja, Objekten. Man kann auch sagen Dingen. Ja. Oh. Jetzt habe ich schon verraten. Ja, wir waren im Museum der Dinge. Im Museum der Dinge, das genau. Museum der Dinge in der Oranienstraße in Kreuzberg. Welche Nummer nochmal? Oranienstraße. Ja, guck doch mal gerade im Flyer nach. Genau, 25. Genau, aber eigentlich, Museum der Dinge ist ja nur der Untertitel. Eigentlich ist das Werkbundarchiv. Wer kennt das nicht, den Werkbund? Bund von Werken. Aber unter Museum der Dinge, das ist auch die Website, museumderdinge.de. Super, jetzt haben wir natürlich der Werbeblock ist jetzt überstanden. Aber vielleicht nochmal kurz, man kann es fast schon verpassen, wenn man über die Oranienstraße geht. Ne? Da gibt es nur so ein kleines Schild, was draußen hängt. Das habe ich erst auch gar nicht gesehen. Das hat man erst gar nicht gesehen. Ich meine, ich war schon mal vorher da, deswegen wusste ich, wo es ist. Aber Matthias, du bist nicht mit dem Fahrrad gekommen, sondern zu Fuß und bist da ein paar Mal ums Carré gelaufen. Ja, also. ich bin am Kotti ausgestiegen und dann ganz entspannt darüber gestellt. Was ist denn Kotti? Kotti? Ist das nicht das Kompositor? Ja, doch. Doch, das ist ja richtig. Aber wir haben ja auch Leute, die nicht aus Berlin kommen. Gut, alles richtig gemacht. Ja, also, genau. Das macht man in Berlin so, man macht immer so. Abkürzung. Immer ein I dahinter. Alexi. Oder so. Marti. Jörgi. Und Marti. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich bin da so rübergeschlendert an fremdländischen Cafés vorbei, Clanmitgliedern und ähnlichem. Und dann bin ich tatsächlich dran vorbeigelaufen. Und dann habe ich bei Google Maps geschaut. Dann bin ich nochmal dran vorbeigelaufen. Unglaubliche Geschichte. Es ist wirklich. Ja. Und sie hat ja immer gesagt, du bist da. Und dann hast du gedacht, hey, ich bin doch gar nicht da. Nee, das stimmt ja gar nicht, habe ich gedacht. Google lügt. Auf jeden Fall ist das Museum der Dinge beheimatet in so einer typischen Berliner Mietskaserne, kann man fast schon sagen, in so einer Industrieetage. Genau, und was ist das überhaupt? Also ich meine, man geht auch erstmal so durch so einen ziemlich typischen Mietskasernen, also so Treppenhaus durch und man denkt, das kann doch nicht sein, hier ist doch kein alles Museum. Baustelle. Ja. Wo ist das Museum eigentlich? Wenn ihr denkt, ihr seid falsch, seid ihr genau richtig. So. Und ja, und dann steht da trotzdem ein Schild irgendwo, Museum der Dinge. Und dann ist es aber auch sehr schick da oben, ne? Genau, dann ist es sehr schick, da kommt man da rein. Und aber vielleicht nochmal kurz zurück, also Museum der Dinge, Werkbundarchiv, ne? Das ist der ultra sexy Name, Werkbundarchiv, da denkt jeder direkt an Erotik. Ja. Was ist das überhaupt? Matthias, du bist doch Werkbund-Experte, kann man sagen, oder? Ja, erklär uns mal, was ist das Werkbund-Archiv? Wer ist denn überhaupt das? Was ist denn überhaupt der Werkbund? Also ich als Werkbund-Archivar, der Werkbund ist ein Zusammenschluss von Künstlern, so um die Zeit des Bauhauses herum. Das Bauhaus hat ja dieses Jahr irgendwie 100-jähriges Jubiläum und der Werkbund 111-jähriges, wenn ich das oder ich sowas. Ich habe Gründung 1907 und Bauhaus 1918, also geht so miteinander. Erzählst du doch. Nee. So. Und genau, und der Werkbund möchte auch so eine gewisse Ästhetisierung der, sag mal, der Dinge im Alltag darauf hinwirken und auch eine ästhetische Erziehung. Das heißt, er möchte, dass sich die Leute mit den Sachen, die sie benutzen, auch befassen. Und deswegen ist das alles zwar ein sehr, sagen wir mal, pragmatisches Design, aber trotzdem sehr ansprechend. Das ist der Werkbund. Der Werkbund ist ein Zusammenschluss von Künstlern. Mies van der Rohe, genau, hier, Peter Behrens, Peter Grobius. Genau, alle, ihr kennt sie alle. Es sind aber nicht nur Künstler da drin gewesen, sondern auch Künstlerinnen, Kunsthandwerker. Und ich glaube, das Ding ist irgendwie Jahrhundertwende, ne? Und da gibt's dann auf einmal, da gibt's diese ganze Industrie, die so unglaublich viele Dinge produziert, Dinge des alltäglichen Bedarfs. Und genau, die Werkbündler haben sich einfach gedacht, oder ein Spruch des Werkbunds ist ja dieses Form follows Function. Haben wir schon Englisch geredet? Ja, ich bin halt nicht der Experte, der ist Matthias. Das ist alles richtig, was der Jörg sagt. Genau. Ja. Was auf jeden Fall am Start ist, ist halt, also die Einleitung in die Ausstellung ist erstmal so eine, da ist so eine Bank, war da auch, also abgesehen von so einem komischen Kassenhäuschen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber so eine Bank, die so total super geschnitzt war aus so Holzarbeiten und so, total über, also eigentlich so, viel zu viel eigentlich. Touristisch, genau. Total wie so eine alte Eichen, nee, eben nicht. Jungstil ist ja super klar, nee, so und barock. Ja, ganz barock, ganz überbordende Ornamentik drin, gar nicht so, sah auch nicht gemütlich aus. Ja. Das Problem war aber wohl, dass es obwohl das so viel zu viel, das gibt's die Dinger irgendwie 1 zu 10.000 halt, weil die damals schon in der Lage waren, auch so Sachen schon sehr, sehr viel zu produzieren tatsächlich, weil die Handwerker so schnell gut geworden sind. Also was ich auch mal gelesen hatte, war, dass der Werkbundarchiv, oder Quatsch, nicht das Archiv, sondern der Werkbund, also dieser Verein, die haben halt gesehen, ne, Industrialisierung und so, die Leute sind total entfremdet von den ganzen Produkten, die sie tagtäglich konsumieren, und eines der Ziele des Werkbunds war eben halt auch diese Entfremdung so ein bisschen zu überwinden. Genau, also. Was? Ja. Warte, du machst mir komische Zeichen. Ich soll lauter sprechen. Ja. Okay, also, sie wollen die Entfremdung überwinden. Genau, also näher an die Dinge des Alltags. Also man sollte sich auch damit beschäftigen, man soll die Sachen sich anschauen, man soll merken, was man hat. Und es gibt auch gerade so eine Sonderausstellung, die heißt irgendwie, Martha, vielleicht kann uns so nachschauen. Auf jeden Fall, da ist es auch eben steht so, da gibt's, gab's, es ist nämlich auch so, dass zum Beispiel auch verschiedene Sachen, verschiedene Lösungen zu einem Problem parallel gezeigt worden sind. Also es gibt dann irgendwie so eine Kaffeekanne oder sowas, und da gibt es dann 3-4 verschiedene Ansätze, und dann kann man sich die anschauen und sich überlegen, okay, warum ist welcher Ansatz besser oder interessanter? Aber jetzt seid ihr schon bei der Ausstellung. Jetzt seid ihr nur bei der Ausstellung. Nee, weil die Ausstellung ist ja noch ein bisschen mehr als dieses Werkbund. Da gibt's nicht nur die Sachen, die der Werkbund propagiert hat, sondern die Idee vom Werkbund, sich mit den Dingen des Alltags irgendwie auseinanderzusetzen und zu überlegen. Das fand ich nämlich sehr schön. Sie haben ganz am Anfang so eine Vitrine. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein ganz, ganz großer Raum. Die schreiben durch 500 Quadratmeter oder so. Also ein langer, großer, schmaler Raum. Und da sind im Grunde Schränke drin. Ganz normale Schränke. Vitrinenschränke. Aber nicht so Vitrinenschränke, wie man vom Museum kennt, ohne großen Rahmen oder so, sondern es sieht wirklich aus, weil die haben Holzrahmen. Es sieht eher so wie Glastüren aus, als wie die Vitrinen. Und das einfach irre weit, eine ganze Reihe rechts, ganz viele Schränke in der Mitte, also einfach so wie so ein Depot. Und die sagen auch, es ist wie so ein offenes Depot, aber es ist sehr, sehr aufbereitet. Also es ist ein aufbereitetes Depot. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. Wie kategorisieren sie die Dinge und wie machen sie da eine Ordnung rein? Ja. Das ist ganz interessant, wie Sie auch am Anfang von der Ausstellung sagen, hier so eine Gebrauchsanweisung, so könnt ihr das lesen und so könnt ihr euch die Dinge generell auch im Leben anschauen. Also es ist jetzt nicht nur, wir geben euch irgendwie einen Hinweis, wie kann man das Museum jetzt oder wo kann man diese Dinge in diesen Vitrinen betrachten, sondern auch, wie könnt ihr die Dinge in eurem Leben betrachten. Klar, aber das irgendwie, ich finde, das geht sofort verloren. Also jedenfalls bei mir, ne? Also man läuft da durch, man läuft durch diese schräg und längs gestellten Vitrinenschränke durch, die zum Teil wirklich voll gefüllt sind mit Produkten, mit von Kitsch über Küchenutensilien. Also man kann das gar nicht alles aufzählen, ne? Die ganzen Kategorien an Gegenständen, die es da gibt. Und so dieses diese erste Vitrine, wo vor wir standen, wo du gerade von erzählt hast, ne, so könnt ihr euch das begreiflich machen. Das war bei mir sofort futsch. Also so dieses nee, ich fand Wasser. Das so, also das erste war, das war so Gebrauchsanweisung für die Ausstellung oder sowas stand da drüber. Und dann war eine Vitrine mit zum Beispiel alt und neu oder also so Gegensatzpaare oder funktional und nicht funktional oder kaputt und kaputt und nicht kaputt. Also keine Ahnung, was war noch? Kannst du na, Ost und West, ja, oder? Genau, so Zeug. Also es ist eigentlich ein krasser Lifehack, dass man sich die Sachen eben auch mal unter verschiedenen Aspekten anschaut. Ich meine, wenn man durch die Ausstellung geht, vieles von dem, was da zu sehen ist, hat man irgendwie irgendwann mal gesehen. Also ich muss sagen, die Ausstellung ist chronologisch irgendwie aufgebaut, fängt halt am Anfang vom Bergbund irgendwie an und geht dann halt weiter. Aber irgendwie auch nicht. Naja, das ist nächste Jahrhundertwende und dann geht's sozusagen bis in, ja, weiß ich gar nicht, wann das endet, aber man merkt halt dann schon, ne, dann gibt's dann irgendwie diese Grenzen der Krieger auch, ja, irgendwie. Plastifizierung. Genau, und dann fängt auf einmal genau die ganze Plastikkultur der Dinge an. Aber das ist nur ein Strang. Aber das meine ich ja, das finde ich so interessant, weil die Ausstellung ist zwar chronologisch, so, also man kann da wirklich durch so eine Zeit einfach mal durchlaufen. Und gleichzeitig gibt es aber innerhalb dieser Zeiten noch verschiedene Unterkategorien. Und ich finde, das ist fast schon eine Art, also ich fand es ganz cool, weil es eine Art Ratespiel ist. Man steht vor der Vitrine und sieht, die Sachen haben irgendwie was gemeinsam. Und man denkt, was haben die gemeinsam? Und dann guckt man drauf, welche Kategorie hier abgebildet ist. Und dann ist irgendwie, weiß ich, alles aus Plastik oder nur aus dem Westen, nur aus dem Osten oder irgendwo gab es was so umgearbeitete Sachen, also irgendwie so ein Soldatenhemd, der zu einem Sieb gemacht wird. Oder ja, das fand ich, cool. Ja. Ja, aber also nur mal vom Aufbau von der Ausstellung, damit ihr euch das vorstellen kann. Es gab dieses Chronologische. Ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so empfunden als chronologisch, was ich auch gut finde, weil ich mag das eigentlich nicht, das Chronologische, weil es mir irgendwie nichts bringt. Aber gleichzeitig, also es gab anscheinend den chronologischen Strang, okay, aber gleichzeitig gab es eben an einer Wandreihe, auch wirklich, ihr müsst euch vorstellen, wie viele Meter waren das von Anfang bis zum Ende? Ja, 500 hast du gerade gesagt. 500 Meter, das ist die längste Ausstellung der Welt. Also, keine Ahnung, 50 Meter? Ja, 50 Meter. Genau. Also bestimmt 20 Schränke oder noch mehr, 40 Schränke, nur eben nicht chronologisch in Material zum Beispiel, also oder Farbe oder... Also in anderen Kategorien, wo das nicht unbedingt chronologisch war. Das gab's auch. Ja. Ja. Wenn du mich so anguckst. Nee. Okay. Okay. Und das fand ich eben unglaublich gut, weil sonst bist du ja immer im Museum und fängst dann halt beim Urknall an und dann hörst du... Was für Museen gehst du denn? Ja, aber das ist dann so... So war eigentlich immer was Interessantes dabei, fand ich. Also es war jetzt... Ja, oder? Ja. Also weil, guck mal, hätten sie auch so machen können, am Anfang ist irgendwie so die, hier, bist du der Experte, die Messer von den Neandertalern. Du, das bin übrigens ich, du bin ich. Also Matthias, ja, der ist hier. Unser Experte für alles. Für alle, für so für alte Sachen. Für Zeug. Ja, Experte für Zeug. Und so war aber immer, war einem bewusst, hier kommt, ich laufe jetzt immer über was Lustiges oder was Interessantes oder über was, ja, was mich auch irgendwie tangiert. Das ist ja alles, was man selber irgendwie, womit man was zu tun hat, genau. Ja. Ich fand das schon gut. Cooles Konzept. Ja, ist das ein, Konzept. Ich fand das, also jetzt wo wir es so besprechen, finde ich es schon irgendwie sehr überkandidelt. Naja, also ich weiß nicht, man ist mit so einem Maximalismus konfrontiert. Ne? Man geht da irgendwie durch. Also es mag man diese ganze Einordnung von Dingen nach Farben, nach Material, nach Chronologie und so weiter, das mal ganz außen vor gelassen. Das ist einfach alles voll mit Dingen. Mit Dingen des Alltags. Mit was man nicht erwartet in so einem Museum. Na gut, ich meine, man hätte natürlich auch überlegen können, das ganz anders aufzuziehen und gewisse Themen halt einfach nur an 1, 2, 3 ausgewählten Objekten zu machen. Und das gab's ja auch, ne? Zwischen diesen Schrankvitrinen gab es ja durchaus auch so in Anführungszeichen normale Vitrinen, wo irgendwie auch mehr Raum drin war, um die Objekte drumherum, ne? Wo halt eine ganz andere Inszenierung irgendwie am Start war. So. Jetzt habe ich einen Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ja, der Maximalismus. Man ist mit so einem riesen Aufgebot an Dingen konfrontiert und dann halt dazu kommt dann noch diese Aufteilung in diese ganzen verschiedenen, so könnt ihr diese Dinge jetzt betrachten, diese Gebrauchsanweisung. Das ist die Chronologie und das fand ich, ich war ein bisschen overwhelmed. Jetzt fällt mir das deutsche Wort irgendwie nicht immer ein. Reizüberflutet. Nein, aber weißt du, was interessant ist? Wahrscheinlich siehst du jeden Tag genau eine genauso große Anzahl an Dinge um dich rum und du bist nicht reizüberflutet. Nur weil du dich da jetzt mal eine Stunde mit den Dingen auseinandergesetzt hast und dich gefragt hast. Und stell, guck mal, guck dir das Regal an hier im Kombrink, Kinderzimmer. Das könnte genauso was sein. Eine Vitrine drumherum, ja, dann hast du genauso, ja, was. Ja. Und du setzt dich aber damit auseinander. Sonst hast du die Dinge immer ausgeblendet, die dich umgeben. Und du hast immer, immer, weil sie eben so alltäglich sind. Du guckst die gar nicht mehr genau an. Und dann guckst du es mal genau an. Und deswegen bist du so. Wobei? Hast du so einen Overkill. Wobei, man muss natürlich sagen, in dem Museum der Dinge, auch in diesen Schränken, es ist natürlich alles sehr, sehr, sehr konzentriert einfach. Es ist sehr viel von Gleichem oder Ähnlichem auf einem Fleck. Also es gibt halt so Kitschvitrinen oder sowas, wo man denkt so, also das Objekt kenne ich, das kenne ich auch. Das stand bei meiner Oma, das stand bei meinem Onkel irgendwie zu Hause. Ja. So in Einzeldingern, aber in der Gesamtheit ist das schon sehr, sehr viel. Das Coole ist, also fand ich dabei, man erfährt keine Objektgeschichte. Das ist das, was man klassisch hat im Museum, so, warum sammle ich ein Objekt? Warum habe ich ein besonderes Objekt da? Weil es eine besondere Geschichte hat. Man erfährt es in der Ausstellung nicht. Genau. Ja. Weiß man nicht, was dahinter steckt. Du hast auch irgendwie keine Möglichkeit, da einen Zugang irgendwie zu bekommen. Das Coole ist aber trotzdem, dass man vorbeigeht und man kann vieles ausblenden, was einem nicht gefällt. Man hat viel Kurioses zwischendrin. Dann wiederum Sachen, die einen sofort ansprechen. Und ich finde diese Verbindung so gut, weil man steht vor einer großen Vitrine mit so viel Zeug und irgendwie filtert man das für sich raus, was einen plötzlich interessiert. Ja. Das ist eigentlich seltsam, dass da so eine Objektgeschichte oder so eine Nutzungsgeschichte in der Ausstellung zumindest, vielleicht habe ich sie auch oder wir übersehen, gar nicht so im Vordergrund steht. Also das Museum der Dinge hat ja, ich meine, die haben ja auch eine Sammlung, ne? Die haben irgendwie Außendepots und irgendwie 40.000 Sachen. 4 Millionen. 4 Milliarden Dinge gesammelt. Zu dieser philosophischen Frage kommen wir gleich noch. Was ist eigentlich ein Ding? wieso wird dem in der Ausstellung auch nicht Raum gegeben? Weil das ist ja durchaus interessant, ne, wo die Dinge herkommen, was sie für eine Geschichte haben. Also, das ist jetzt auch so ein Allgemeinplatz, ne? Ich meine, wir kommen alle drei aus dem Museum und irgendwie, wenn es keine Geschichten zu den Objekten gibt, dann haben wir schon immer eine kleine Träne im Knopfloch. Also wieso nicht irgendwie auch mal exemplarisch sich so ein Ding rausnehmen und dann so diese persönliche Geschichte dieses Dings erzählen? Hätte man machen können. Dass sie das aber auch sammeln, ja, also außerhalb der Ausstellung, also dass das irgendwie Teil ihrer Sammlungstätigkeit ist, das ist klar. Aber für den Besucher wird es nicht so geöffnet. Dir war es zu sehr so offenes Depot. Also du hättest es mehr kuratiert gehabt. Oder? Es ist ja kuratiert. Also es ist ja kuratiert, schon allein dadurch, dass es irgendwie diese Gebrauchsanweisung gibt, dass es diese Chronologie gibt, dass es diese Einteilungen gibt in Material, Farben, hast du nicht gesehen. Das ist ja schon auch kuratorische Arbeit, aber eben halt minus so Objektgeschichten. Also das, was man landläufig als Sammlungskonzept bezeichnet, das irgendwie wird einem nicht so ganz klar. Also man weiß, okay, es ist irgendwie das Werkbundarchiv und das ist die Ausgangsbasis, so. Da geht's los. Und dann würde man natürlich denken, okay, die sammeln alles vom Werkbund. Aber die sammeln eben diese Werkbund-Tradition anscheinend auch. Ja. Und da wird's natürlich irgendwie schwierig zu sagen, was gehört da dazu und was nicht. Ja, ich glaube nicht nur in der Werkbund-Tradition. Also ich habe so ein Interview mit der, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen, mit der Chefkuratorin da gelesen. Die dann halt auch zum Teil über, in der Taz war das irgendwie 2017, keine Ahnung, wer es nachlesen möchte. Wir müssen auch mal übrigens so Links müssen wir sammeln, ne? Für den Podcast. Ja. Ja. Da, also ich verlinke dieses. Haben wir ein Sammlungskonzept für? Die hat zum Beispiel gesagt, was auch interessant zum Teil wären halt diese Also du hast eine Verpackung für ein Produkt und du machst diese Verpackung aus, meinetwegen eine Pappbox, und dann ist das Produkt nochmal irgendwie auch nochmal verpackt. Also die Verpackung in der Verpackung. Das, also solche Sachen sind zum Beispiel auch interessant für sie. So Unboxing. Ja, ja, genau. Genau. Was ja jetzt, glaube ich, irgendwie in der Ausstellung auch jetzt gar nicht so zu sehen war. Ja, es gibt also das, die Außenverpackung. Verpackung, ja. Genau. Aber eher so alte Verpackungen. Nee, vor allem nicht das Packmaterial, sondern die Verpackung, ja. Genau. Also, ja. Entschuldigung. So, aber auf jeden Fall, ich fand das halt, ich finde diesen Ansatz irgendwie ganz spannend, weil das so ein bisschen mit diesem normalen Museumsblick irgendwie bricht. Also normalerweise gehst du ja ran und sagst, okay, du hast ein Objekt und das Objekt sollte irgendwie eine Geschichte erzählen und deswegen, oder unterstreicht dein Thema und deswegen findet sich es in der Ausstellung. Ja. Und das tut es hier eben nicht und es ist eher so ein hermeneutischer Ansatz, so irgendwie, dass die Geschichte des Objekts entsteht durch den Betrachter. Hermeneutischer Ansatz. Wow. Da hat sich das Studium schon ausgezahlt. Nee, aber es ist halt wirklich so. Also die werfen dir einfach eine Riesenmenge Kram vor, wenn man mal ehrlich ist. Also einfach viel was wirklich unter die, also wo Marie Kondo, da stellt sich da die Nackenhaare auf. Ach, ja? Das war ja klar, dass so. Das jetzt aufschlagen muss. Marie Kondo, ja, okay. Aber auf jeden Fall ist einfach viel Zeug, aber das Interessante am Objekt entsteht erst dadurch, dass man sich da irgendwie anschaut. Und deswegen spricht da manches zu einem und manches eben nicht. Ja. Aber ich glaube, also das waren ja jetzt so mehrere Sachen. Du hast ja gesagt, mit dem, was es für heute noch zu tun hat, oder? Hast du das nicht auch gesagt, mit nach welchen Sammlungskriterien die da sammeln? Genau. Da wollte ich noch was zu sagen. Das Lustige ist, dass sie diese Werkbund-Tradition in ihren Sammlungskriterien schon mit drin haben. Das war so ein bisschen rauszufinden. Da war eine Vitrine, die nicht ganz so vollgestopft war, wo es nämlich um nachhaltiges Material ging irgendwie. Vom Werkbund, wie der Werkbund das als nachhaltiges Material empfunden hat. Und für heute. Und da waren dann halt so Bambuszahnbürsten, diese Bambus, Mehrweg, Kaffeeback, also was man so als gutes Material jetzt für den Menschen, der nachhaltig leben möchte, empfindet. Und das ist schon in dieser Tradition des Werkbunds, der auch gutes Material, der hat natürlich noch keine Bambuszahnbürste da im Kopf gehabt, aber hatte halt auch dieses. Es muss funktional sein, es muss gut sich anfühlen, es muss vielleicht auch umweltfreundlich sein, weiß ich ja nicht, ob die da schon diese Kriterien hatten, aber hatte auch schon einen Anspruch, diese guten Dinge mit dem guten Material eben zu sammeln. Und das haben sie da in dieser Vitrine auch gezeigt. Ja, das stimmt, aber sie gehen ja auch weit über diese ganze Werkbundgeschichte drüber hinaus. Ne? Also ich meine, also wie erklärt man sonst diese Myriaden an Kitschgegenständen, die da drin waren? Ja, das sind ja keine es gibt ja keinen funktionalen Kitsch. Aber den Kontrast zu zeigen. Ja, genau. Zeigen. Genau. Stell dir mal vor, du hättest ein Museum nur mit diesen super designten Dingern. Das wäre total uninteressant. Genau. Ja, deswegen meinte ich aber nur, also das Museum selbst, das Museum der Dinge, Werkbund, Archiv, haben das Werkbund schon als Thema oder beziehungsweise das Gedankengebäude, Ideologie ist es ja eigentlich nicht. Was dahinter steht, aber gehen da halt auch drüber hinaus in ihrer Sammlung. Ja. Ich finde, das ist halt so ein erzieherischer Ansatz irgendwie. Also werden wir jetzt so analytisch eigentlich? Nein, aber wir müssen mehr Boulevard jetzt mal hier. Ja, ja, okay. Was ja es auch so ein inoffizieller Untertitel unseres Podcasts. Ja. Okay, mehr Boulevard. Okay. Es gab da so ein Wir haben so einen Sexmund. Der Jörg ist nämlich sowieso ein bisschen verstört aus der Ausstellung herausgekommen. Rigide bin ich. Nein, du bist verstört aus der Ausstellung herausgekommen, weil er zum ersten Mal. Also, da war eine Vitrine. Hast du zum ersten Mal ein Sextoy gesehen? Nein, vielleicht kann ich nicht kein Sextoy, aber so ein Sextoy. Also, war eine Vitrine, natürlich auch mit erotischen, wie nennt man das? Ja, Utensilien. Du kennst dich damit aus. Ich sag mal so. Und jetzt der Experte für Sextoys. Matthias. Ja, mit Erotik war das nicht so viel, fand ich. Aber Funktionalität haben wir groß geschrieben in dieser Vitrine. Und es gibt einen Gummimund, einen Liebesmund, möchte ich sagen. Ein Liebesmund. Ein Liebe Liebesmund. Hat das nichts zu tun. Ein Liebesmund, wie so ein mittelalterlicher Vorname übrigens. Auf jeden Fall, es ist ein Toy, es sieht gar nicht aus wie ein Mund. Es sieht eher aus wie so ein, ihr müsst euch vorstellen, so ein Meerestier, was so ein Sauger ist, genau. Und dann so Tentakeln auch innen drin hat. Und das hat, glaube ich, den Jack am meisten verstört, weil er meinte so, ja, wozu braucht man das denn? Ja, nun, das konnte man bei 95% aller Dinge, die man da sehen konnte, sich fragen. Ja. Ja, also sehr, aber wir haben noch was für euch. Ein Ding, was auch sehr viel Charakter hatte. Wie hieß es? Gesundheitskrepp? Nee. Das ist nur das Gesundheitskrepp. Schöne deutsche Gesundheitskrepp. Ja. Könnt ihr erraten, was es ist? Genau. Wahrscheinlich nicht. Ne? Es war ist kein Krepppapier. Genau, war eigentlich eine Toilettenpapierrolle. Ne? Toilettenpapier. Aus der guten alten Zeit. So 1933 bis 1945. Nein, ja, genau. Wie ist es deutsches Gesundheitskrepp? Das ist Hygiene, Gesundheitskrepp. Irgendwie Hygienisch sowas. Ist es auf jeden Fall. Ja, Hygienekrepp. Ja. Wie auch immer. Wir verlinken das. Ich habe ein Foto von mir. Ah, sehr gut. Genau, also es gibt lauter so absurde Sachen. Wir hatten noch phallische Zeppeline. Oh ja. Nass glänzenden Farben. Also es ist für jeden was dabei. Ja. Egal wie weird euer Fetisch ist. Und es gab jede Menge kleine Spielzeugfigürchen, gerade vor der Star Wars Vitrine, da standst du ja ganz begeistert rum. Selig. Genau, wie im Toys R Us stand ich davor und hab mich auf den Boden gelegt und gesagt, ohne so ein Ding gehe ich nicht nach Hause. Genau. Da wurde der Matthias auch immer wieder ganz klein. Ja. Genau. Ansonsten muss man sagen, einfach zu viel Text. Liebes Museum der Dinge, versucht mal ein bisschen so ein bisschen Text Hygiene beizubringen. Naja, aber so viel Text, also ich finde, so viel Text war da gar nicht. Doch. Aber wenn mal Text war, dann waren das sehr schwere Gedanken und schwere Sätze. Und wir hatten einmal eine Frage, die war über vier Zeilen und ich habe am Ende nicht mehr gewusst, worum es ging. Yeah. Der Witz ist ja, also diese Abteilungsvitrinen, was auch immer, Texte, sind sehr, finde ich, komplex. Dafür fällt natürlich dieses ganze Einzelobjekt-Text zurück weg. Es gibt hier und da, wenn man nicht lesen möchte, die coole Möglichkeit, in ungefähr 1,90 Meter Höhe Audio. Ich musste sowieso immer, also ich bin 1,63 groß, das verrate ich jetzt, und ich empfehle jedem, der dahin möchte und eine ähnliche Größe hat, einen kleinen Hocker mitzunehmen, weil dann kann man nämlich auch die Vitrinen sich anschauen, die in etwas höher. In luftiger Höhe sich auch schon. Ja. Die Vitrinen waren hoch und aber auch, was du gerade meintest, die Knöpfe. Matthias, die Knöpfe für die... Es gibt so eine Audio... Zugabe bei manchen Vitrinen irgendwie. Und da kann man ein- und ausschalten. Tatsächlich, was ganz praktisch ist. Ja. Aber die ist halt leider so hoch angebracht, dass man, Wir brauchten immer den Matthias, der das uns angemacht hat. Genau, ist auf Deutsch und nicht auf Englisch, obwohl die Texte natürlich immer Deutsch und Englisch waren, glaube ich. Mhm. Es war auch ein recht internationales Publikum. Es war nicht viel Publikum, aber es waren drei Leute, die da. Ja, aber das war schon interessant, dass, das war schon viel für so ein kleines Museum, woran man dran vorbeiläuft, dass da so viele sich verirrt haben. Ja, das mag sein. Das kann sein. Ja. Aber ansonsten war es... Aber es war auch interessant, was die anderen Leute gesagt haben. Das höre ich ja immer gerne, höre ich so zu, was andere Leute sagen. Die standen auch immer vor den Vitrinen und meinten so, ja, also das hatte meine Tante und das hatte meine Oma und das hatte ich auch. Und ich glaube, das ist interessant mit unterschiedlichen Generationen auch in dieses Museum zu gehen, weil man da, ich glaube nämlich, die Geschichten, die euch fehlen, die kommen dann, wenn du über diese Dinge redest und mit anderen Leuten redest, die diese Dinge vielleicht auch hatten, vielleicht eine besondere Geschichte damit verbinden. Und ja, aber sowas zu forcieren, also sowas auch zu in der Ausstellung eigentlich auch so eine Möglichkeit zu geben. Das war mir in der Ausstellung einfach viel zu wenig, oder fast überhaupt nicht vorhanden. Hätte so eine Tante Hertha geben müssen, die so davon erzählt hat, wie sie das benutzt hat. Oder? Ja, ich habe auch irgendwo dann mitgekriegt, dass es immer Führungen gibt oder so. Mhm. Ne? Aber irgendwie wann, wo die sind, das... Doch, immer sonntags. Steht im Flyer Führung, drin. Sonntags 14 Uhr. Okay. Sonntags 14 Uhr, Führung. Ja. Überhaupt, aber ich finde so ein bisschen, die letzten Meter haben so ein bisschen gefehlt. Also es hört irgendwie so Anfang der 2000er auf oder so, hatte ich den Eindruck. Und da können wir noch ein bisschen gehen. Und überhaupt, wenn wir schon, du willst ja gleich noch über das Thema Dinge diskutieren, was überhaupt ein Ding ist. Und da passt nämlich auch die Frage dazu, was ist mit so digitalen Dingen und so? Also es gab irgendwie so Videospiele und sowas gab es noch. Aber was ja cool gewesen wäre, wäre generell so ein bisschen mal auch ein bisschen, also entweder so Videos, wo jemand, hast du schon gerade gesagt, so erzählt einfach, was das für ein Ding ist, weil man ja selbst keinen Zugriff hat auf die Objektgeschichte, aber so ein bisschen erzählt. Oder man könnte auch zum Beispiel ein Ding irgendwie 6 Leuten in die Hand drücken und die erzählen dann darüber, was ist, also was sie denken. Ja, genau, was ja, das wäre eine gute Idee. Genau, oder überhaupt irgendwie so eine Projektion oder ein Film, irgend sowas. Mhm. Also ich meine, die Räume sind, wir müssen gucken, wie sie dazu rankommen. Aber es gab ein Diaprojektor mit Fotos. Ein Diaprojektor und die Frankfurter Küche. Ja, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau. Also vielleicht, ein museumspädagogisches Programm drumherum zu stricken. Vielleicht, gut, ich meine, vielleicht es gibt Führungen, vielleicht gibt es auch noch mehr, haben wir jetzt bisher auch noch nicht. Ja, aber einfach, sagen wir mal, eine weitere Zugangsebene. Also es gibt halt, der Zugang ist eigentlich nur, ich laufe rum, entweder es spricht mich was an oder nicht und ich habe die Option, noch einen Text zu lesen und oder noch was zu hören. Ja. Aber du kannst nichts anfassen. Das habe ich mich auch gefragt. Das ist das sehr, sehr Visuelles. Gerade diese ganzen Materialien, ja, da wird von super vielen Materialien gesprochen. Ein blinder Mensch braucht da gar nicht erst hinzugehen in das Museum. Ja, das ist richtig. Und was ich auch am ganzen Anfang gesagt hatte, ich finde, das war bestimmt super spannend, diese ganzen Kategorien zu machen und diesen, stellt euch mal vor, die hatten einen riesen Berg von Dingen und dann mussten die sortieren. Und diese Arbeit, die hätte ich gerne als Besucher auch wenigstens so im Kleinen gemacht, dass man, weil dann muss man nämlich auch nachdenken, was ist das Gegensatzpaar, also dass man irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir vielleicht vor, so ein so kleines Schatztruhe. Regal hat, ja, oder man hat, genau, man hat so eine Truhe, man hat ein Regal und man hat eben die Möglichkeit, es ist ja ein kleines Museum, es wird ja bestimmt nicht so wahnsinnig viel kaputt gehen dann auch. Ich habe nicht gesehen, wie Martha mit Sachen umgeht, da bleibt nichts mehr übrig. Nein, aber man nimmt einfach mal, weiß nicht, 20 Dinge, tut man diesen Koffer und dann kann man selber entscheiden, wie ordne ich die im Regal an und wie benenne ich das dann noch vielleicht. Und das fände ich super spannend, so als Aufforderung, mach dir mal selber Gedanken drüber und verdau nicht nur das, was wir euch hier präsentieren. Ja. Weißt also wir geben euch nicht nur die Kategorien vor, ihr könnt die selbst wählen. Ja, das fände ich toll. Da kann man richtig sein Ordnungsfetisch ausleben. Ja, ich frage mich gerade, wo das herkommt, ne? Dass es da irgendwie so eine Ebene der Vermittlung oder so, jedenfalls das nach allem, was wir gesehen haben, irgendwie nicht gibt. Ich glaube, vielleicht liegt es auch so ein bisschen mit der Geschichte des Museums zusammen. Ich glaube, es ist irgendwann in den 70ern oder so kam das dann wieder neu auf. Und also es ist schon irgendwie echt ein sehr intellektueller Zugang, ne? Wenn man sich die Texte irgendwie durchliest und das, was einem angeboten wird als Erklärungs- oder Diskussionsmöglichkeiten, dann merkt man schon gleich so, okay, da sind so die Brains am Start. Ne? Gut, da waren wir natürlich auch richtig dann. Ja, wir sowieso, aber... Nee, ich nicht. Ich brauche was Haptisches. Ich brauche immer was zum Anziehen. Da kannst du auch, ja. Ich brauche immer was zum Anziehen. Geil. Ich meine, die schönen Sachen zum Anfassen haben wir in den Vitrinen schon gesehen. Ja, durfte man ja nicht. Warum nicht? Rausgegangen, das wird auch schwierig, so als Aufsicht, und man kommt dann und sagt, Entschuldigung, ziehen Sie bitte Ihre Hose wieder. Ja. Gut. Wollen wir mal über die Frankfurter Küche sprechen, weil die konnte man nämlich anpacken. Ah ja, stimmt. Wissen wir nicht. Es ist nicht erwiesen, dass man sie anfassen durfte. Wir haben es gemacht, aber es war toll. Es gab keine Schilder, bitte nicht anfassen. Eben, genau. Bei den anderen gab es. Und das bedeutet für uns, wir dürfen anpacken, wo und wann immer wir wollen. Nein, die Frankfurter Küche ist ja so ein bisschen der heilige Gral der, weiß nicht, Interior Designer. und das ist irgendwie jedes Museum, das eine hat, rühmt sich damit, dass er sie hat. Selbst das Design-Museum in London hat keine und hat sich eine nachgebaut. Das war auch absurd. Ist das so? Ja, ist tatsächlich so. Und ja, die Dinger gibt es. Wie heißt das? Design-Museum. Design-Museum. Das heißt einfach Design-Museum. The Design-Museum. Kannst du es nochmal sagen? Ja, genau. Und auf jeden Fall, diese Frankfurter Küche gibt es wie Sand am Meer, aber sie ist ein super Beispiel einfach für, wie Design so ein Leben beeinflussen kann. Das fand ich total spannend. Also, ja, und es wirkt ja auch gar nicht, es wirkt ja auch gar nicht Design. Das, also, das finde ich halt so toll. Moment, wollen wir gerade mal kurz, was ist denn die Frankfurter Küche überhaupt? Die Frankfurter Küche ist, ja, eine Kompaktküche. Es ist eine Einbauküche. Es ist die erste Einbauküche der Welt von Frau, ich vergesse mal, wie die heißt, Lahitz-Litowski. Irgendwie so heißt die gute Frau. Die hatte gerade vor ein paar Tagen Geburtstag tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Von Schüttelihotzki. Von Margarete. Warte mal. Margarete Schüttelihotzki. So heißt sie. So, genau das habe ich gesagt. So, und da geht es eben ums neue Bauen an dieser eine Stadtteil in Frankfurt, Nagel, wie die fest wieder hieß. Der ist eben neu gebaut worden und man hat dort die erste Einbauküche der Welt eingebaut, die so konstruiert ist, dass sie auf die Bedürfnisse der modernen Hausfrau oder eingeht. Der Hausfrau der 20er Jahre. Ja. Genau. Das heißt, du hast da wirklich so ausklappbare Bügelbrette, du hast, du hast so Schuber, in die du Reis und Mehl, Makaroni und Grieß. Stand auch immer drauf, ja. Deswegen. Also es war, ihr müsst euch vorstellen, so war das Blech irgendwie so ein Aluminium vielleicht sogar. Aluminium, Schuber? Nee, wo man diese Reis Schuber, und sowas reintun konnte. Und ganz viele Schubladen und ganz viele Schränke und aber alles irgendwie in so einem so kleinformatig, ne? Ja, das war halt klein damals. Die Leute waren kleiner damals, das wissen wir alle. die Küche, guck mal, es ist doch toll, wenn die Küche nicht so groß war, dann hatten die halt da trotzdem alles. Und sonst braucht man. Nein, guck mal. Ich meine jetzt nicht die Größe, also die Das war ein so eine Puppenstube, meinst Größe, du? Ja, genau. Also einfach die Höhe der Anrichte, die Höhe des Ofens. Ja, so, das war alles das so ein bisschen die klein. Höhe, die war schon hat den Ofen groß. Aufgemacht, dann war da so ein kleines Puppenhausblech irgendwie drin. Ist einfach nur, heute wird so viel, wir leben in so einer Überflusskonsumgesellschaft, gab es halt 20 Jahre. Nee, aber da war das vielleicht einfach noch nicht genormt. So in ja, der ja, die Frankfurter Küche war natürlich genormt. In sich. Ja, so. Ja. Aber halt, ne? Ja. Welche Norm willst du haben für Küchenmöbel, wenn es noch keine. Es war auch alles in so einem ganz dezenten Grau-Weiß. Frankfurter gehalten. Küchengrau. Genau, auf jeden Fall, da konnte man viel rumfummeln, das haben wir gemacht, haben wir alles ausprobiert, ne? Was ich interessant fand. Jörg hat extra seine Hemden mitgebracht. Ich habe meine ganzen Oberhemden gebügelt. Und hat noch ein bisschen was gekocht, weil wir alle ganz doll gemacht. Bei dem Herd fand ich interessant, dass es auch schon ein Elektroherd war, ne? Prometheus Elektroherd. Ja, der Prometheus Elektroherd. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es noch halt so mit Feuerstelle und ja, so unten drin gedacht. Ist. War aber nicht. Nee. Schön elektrisch. Ja, aber das ist natürlich, also das ist ganz lustig, weil diese Frankfurter Küche bricht so ein bisschen mit dem Rest der Ausstellung. Also ja, ihr habt halt so Vitrine tun, und dann kommt übrigens, hey, wir haben eine Frankfurter Küche, wollt ihr mal gucken? Genau. Und dann geht man so halb aufs Damenklo und stolpert über die Frankfurter Küche. Ja. Also ich finde, die hat nicht so viel mit der Ausstellung zu tun. Das heißt ja ist auch das immer, eigentlich bewusst so zusammengestellt worden, Damenklo in der Nähe der Frankfurter Küche? Oh, das ist natürlich, da sprichst du ganz heikles an. Das ist ein heißes Eisen, muss ich unbedingt. Ja. Egal, du wolltest was, ich glaube, das ist auch so, Objekte-Sammlung gibt's ja, also das ist ja das Museum der Dinge und dann noch die Frankfurter Küche. Ich meine, so viel hat die ja dann nicht damit zu tun, oder? Bergbundarchiv Frankfurter Küchenmuseum. Das ist mein Namensvorschlag. Dann kommen bestimmt noch mehr Leute. Ja, genau. Nee, aber es ist auf jeden Fall, ich finde, können wir kurz über diesen Namen reden? Museum der Dinge, da kommen wir auch schon zum Thema Ding. Der ist super sexy. Ja, da kommen wir zum Thema Ding, das finde ich gut. Aber guck mal. Es gibt andere Museen, oder eigentlich alle Museen, wenn man so genau betrachtet, sind auch die Museen, könnten wir auch Museum der Dinge. Sind wir nicht alle ein bisschen Museum der Dinge, die uns geprägt haben? Ja, das ist ganz schön philosophisch jetzt, ne? Nee, das Quatsch ist das einfach. Ja, Philosophie ist manchmal, kommt manchmal aus dem Quatsch heraus, ne? Ja. So, aber ich will generell erstmal, also mein Eindruck. Kommen wir nun zur philosophischen Ecke. Ja. So, also ich finde Museum der Dinge finde ich einen schwierigen Titel, weil du weißt halt also überhaupt nichts, was dich irgendwie dort erwartet, außer Dinge. Und ich weiß, also es war nicht viel los und das Ding ist auch noch versteckt dazu. Ich weiß das nicht, Ding. Dass man sich für einen Gefallen tut damit. Das Ding aus dem Sumpf. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Werkbundarchiv, kannst du es auch nicht nennen, weil das, also in Archiv will ja keiner besuchen. Das heißt, du musst irgendwie diesen Begriff Museum da schon mit reinbringen. Und weiß nicht, Dinge, was ist das? Was ist das eigentlich? Also ich kann mich erinnern, dass ihr am Anfang gesagt habt, dass es ja überhaupt kein Museum ist. Also das ist das schon mal nicht stimmt. Nein, das war deswegen, das kam aus einer anderen Richtung. Das war deswegen, weil die ja immer sagen, dass es vor allen Dingen irgendwie so eine Schausammlung ist. Und weniger eine Ausstellung. So. Oder jedenfalls haben wir das gedacht. Mhm. Und das haben wir uns gefragt, okay, wenn es keine Ausstellung ist und nur eine Sammlung, ist es dann, kann man dann dafür überhaupt vom Museum sprechen? Weil zum Museum auch im, also ja, heutzutage ist ja super viel im Museum. Also du bist ja, du hast ja irgendwie, keine Ahnung, öffnest eine Kneipe und kannst dich ein Museum nennen. Ja gut, aber ja, Jörgmann, glaube ich, du hast eine Sammlung und dann findet kuratorische Arbeit statt, die sich über das Pflegen der Sammlung erstreckt, sondern es ist ein Auswählen. Ja. Und dieses, wenn man liest Schaudepot, dann denkt man, das findet keine Auswahl. Genau. Aber es ist aber das ist ja auch alles gar nicht so gewesen. Nee, das ist Etikettenschwindel. Ja. Ja. Also jetzt wollt ihr über das Problem mit dem Ding reden, oder was? Wieso denn das Problem mit dem Ding? Es gibt doch gar keine Probleme mit Dingen. Doch, es gibt wahrscheinlich extrem viele Probleme. Aber nochmal kurz zurück zu dem Namen. Also, ich meine, ich finde es schon gut, weil ich meine, es beschreibt einfach das, was man drin findet. Ja, es ist das Museum der Dinge. Wie willst du es denn sonst? Und wenn man halt reingeht, dann erfährt man, um was es für Dinge geht. Und wie man sich diesen Dingen nähern kann. So, ne? Und dafür finde ich das schon ganz gut. Also an dem Titel habe ich jetzt überhaupt nichts auszusetzen. Nee, es ist auch wahrscheinlich auch eigentlich ganz schlau, weil das Problem ist ja, es hat ja so ein bisschen was von Bauhaus, aber es ist nicht Bauhaus. Und irgendwie Bauhaus ist halt irgendwie das Ding. Also auch gerade für viele Touristen, die verbinden Deutschland tatsächlich auch mit Bauhaus und wollen da was sehen. Das sieht man jetzt an diesem Bauhaus-Jubiläum auch wieder, was da abgeht. So, wenn du das jetzt einfach nur Werkbund-Museum, könntest du es ja auch nennen, theoretisch, weil die haben ja den ganzen Werkbund-Kram. Ja, das wäre zu wenig. Genau, das wäre eben zu wenig. Das heißt, du musst einen draufsetzen. Mhm. Ich meine, es gibt auch noch irgendwie das Museum der unerhörten Dinge und sowas. Stimmt, das gibt's auch. Da gibt's auch. So, da geht's, ist aber auch schwierig, dass ich dann darunter wieder was vorstellen, in Abgrenzung zum Museum der Dinge. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie Bröhrhahn-Museum hörst, da weißt du überhaupt nicht, was ich erwarte. Was ist eigentlich ein Bröhrhahn? Bröhrhahn. Da denke ich irgendwie an sowas. Ein peruanischer Laubvogel. Oder sowas Prähistorisches. Ja. Bröhrhahn, ja. Bröhrhahn. Ja, oder an so eine Marke. Bröhrhahn. Bröhrhahn. Die Porzellanmanufaktur. Ich dachte eben so. Bröhrhahn, der Wasserhahn für Kenner. Was ist denn Bröhrhahn? Weiß ich nicht. Also, das ist der ursprüngliche Sammler. Ihr werdet das noch erfahren, wenn wir da mal ins Bröhrhahn-Museum gehen. Ja. Na, aber vielleicht nochmal kurz zurück zu den Dingen, was ich eigentlich, das führt uns wieder zurück zu ganz am Anfang. Also dieses, Werkbundarchiv und Jahrhundertwende und so, es gibt diese Industrialisierungen und diese Industrialisierung sorgt eigentlich dafür, dass es so eine totale Megaschwemme an Sachen gibt, an Dingen, an Produkten, an Dingen des alltäglichen Gebrauchs, die es irgendwie in den Jahrhunderten davor in der Art und Weise nicht gegeben hat. Also so eine extrem große Schwemme, so, und das finde ich, ohne mich da weiter mit beschäftigt zu haben, finde ich irgendwie ein extrem interessantes Thema. Naja, ich meine, ich habe mich das auch gefragt, also jetzt zumindest im Nachklapp so irgendwie, weil, also das ganze Ding fängt ja eben mit dem Werkbund irgendwie an. Aber die Frage ist, gab es dann vor dem Werkbund noch keine Dinge? Also theoretisch, ist das immer was gefertigt werden muss? Also ist irgendwie eine römische Amphore, ist ja auch ein Ding. Was ist mit einem Stein? Ja. Ist der ein Ding? Oder wird der das erst, wenn ich irgendwie ein Messer draus mache oder so? Ich hätte einfach gerne, also ich fände es cool, wenn du so eine Wand hast am Anfang, wo einfach nur steht so Ding und dann außen Fragen drum, was ist ein Ding? Also dass man so mal so einen Einstieg hat, das ist natürlich auch sehr philosophisch wieder, aber ich finde, das kann man sehr, sehr, sehr runterbrechen, einfach nur. Was ich in dem Zusammenhang oder im weiteren Zusammenhang auch irgendwie gelesen hatte, was ich auch interessant fand, also wie sah die Dingwelt und Produktwelt vorher aus und was der Werkbund auch, wofür der halt auch sich stark gemacht hat, war halt das Urheberrecht an Dingen. Also, dass es, soweit ich verstanden habe, vorher halt einfach von der Industrie Dinge, keine Ahnung, Bügeleisen und so weiter, produziert wurden. Und da wurden halt einfach Kopien von Designs hergestellt, ohne großartig nachzufragen. Und irgendwie so die Rolle des Designers, des Produktdesigners, als jemand, der etwas schafft und dessen Produkt dann auch irgendwie gesichert ist, ne? durchs Urheberrecht sozusagen, dass der eben halt auch davon leben kann und so. Und das ist irgendwie auch etwas, was man dem Werkbund halt auch auf die Fahnen schreiben, oder was sich der Werkbund auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, das ist, kommt zusätzlich zu dem, hat ein Patent auf was, das ist der Erfinder, aber der schert sich nicht darum, wie das Ding aussieht und dann, aber trotz, da geht's ja noch, und in diesem Museum der Dinge geht's ja dann noch weiter mit diesem Idee, was ist ein Ding, und erst wenn man benutzt, ist es dann ein Ding. Also solche Fragestellungen fände ich auch, hätte ich anregender gefunden, als so wahnsinnig ausführliche Texte dann zu irgendwas. Also immer mal zwischendurch so eine Fragestellung kommt, da war zum Beispiel diese eine Vitrine mit den Muscheln und mit den ausgestopften Tieren und so, wo man sich ja auch fragt, ist das jetzt ein Ding oder bei diesen, ne, also was macht es dann zu einem Ding? Ja. Für mich auch noch die Frage, wie weit geht das dann auch? Also ist Musik zum Beispiel, ist das auch ein Ding irgendwie? Ist das auch was, was man sammeln, ausstellen kann? Ne? Oder ich meine, die Frage auch Kunst, ist, also wenn ein Künstler malt irgendwas, ist das auch ein Ding? Da gab es ganz lustig eigentlich, es gibt diese betenden Hände, ich glaub, das ist irgendwie von Dürer oder sowas. Ja. Die gab es da in zig Varianten. Also das ist der Instagram-Hotspot übrigens in dem Museum. ich empfehle das sehr. So, da gab es dann halt auch diese ganze, also so zig Varianten irgendwie als Guss zum an die Wand hängen und irgendwie geschnitzt und was weiß ich was. Ja, da habt ihr auch vorgebetet. Ne? Genau, da sind wir kurz andächtig geworden. Yeah. So, und das ist halt eben auch so eine Frage, ja. Sind das jetzt schon Dinge oder ist das nur Dinge, weil das Kitsch ist? Was wäre mit dem Original-Dürer gewesen? Ist der dann auch ein Ding oder ist der das Überding vielleicht? Ich weiß nicht. Genau. Was haltet ihr eigentlich von diesen ganzen, man braucht nur 100 Dinge im Leben oder 1000 Dinge im Leben? Also ich finde Ideologien. Ich finde gerade wenn man so immer mal wieder seine Wohnung ausmistet und merkt, wie viel Gramsch man eigentlich hat, gerade dann finde ich das total wichtig, die Dinge mal so zu betrachten und zu sagen, brauche ich das? Benutze ich das? Liebe ich das oder so? Und wenn das alles nicht ist, dann irgendwie wegzutun, oder? Lass uns jetzt nicht über Marie Kondo sprechen. Hat jemand Marie Kondo gesagt? Ich kenne die gar nicht. Ich habe noch keine Folge gesehen, aber es ist ganz wichtig, weil es euer aller Leben beeinflussen wird. Nee, das ist diese komische Tante, die auf Netflix rumhüpft und den Leuten sagt, dass sie gefälligst aufräumen sollen. Genau. Und diese Socken so faltet, dass sie aufrecht stehen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Das ist die. Nein, aber was ich dann sagen wollte ist, und wenn ich das dann gemacht habe alles, dann geht's mir so gut danach. Ja. Und das ist schon krass, wie die Dinge, die um dich rum sind, dich beeinflussen und du dich selbst zumüllst und so mit Dingen. Es ist schon. Aber schon Müll, das ist auch nochmal eine interessante Frage, weil Müll eigentlich ist in dieser ganzen Alltags, Gebrauchsding, Kultur, sag ich mal, oder in diesem Zyklus, ist so, Müll ist so der letzte Zustand, den ein Ding da irgendwie haben kann, oder? Mm. Dann wirft man ihn weg und dann ist es auch irgendwie so aus dem Bewusstsein verschwunden. Mm. Und das, Müll ist sozusagen der Tod des Dings. Das ist ja auch der Witz eigentlich dabei, ja? Bei irgendwie 90% der Sachen würde man eigentlich sagen, das ist echt ein Müll, was da steht. Aber dadurch, in dem Moment, in dem es hinter dieser Glasscheibe steht und Leute sagen, ach, guck mal da, bleibt dieser Ding-Status irgendwie noch erhalten. Und da habe ich mir jetzt gerade gedacht, das ist vielleicht die Lösung meiner Aufräumprobleme, dass ich einfach Zeug, anstatt das wegzuschmeißen, stelle ich das auf selber mal Vitrinen. Und nee, aber ich bringe das einfach in so Kisten, bringe ich das da zu dem Museum, stelle das da ab und dann stellen die das da rein und dann kann ich vorbeikommen und andere Leute zahlen Geld dafür, meinen alten Scheiß zu sehen. Das ist dann vielleicht auch die Lösung. Ja, ich glaube, das bieten die auch an. Nicht nur du. Nee, also das bieten die, glaube ich, auch an, dass man so Dinge schätzen lässt da und so. Du kannst, man kann Dingpfleger werden. Genau, Dingpfleger und Pflegerinnen kann man werden. Für 30, 40 oder teilweise 80 Euro, ich habe nämlich geschaut, kann man, also man zahlt da ein bisschen Geld und dann pflegen die. Die pflegen dir schön dein Ding dafür. Das ist eine feine Sache. Du hast es falsch verstanden mit dem Ding. Nee, ist genau richtig. Ich habe das genau richtig verstanden. Das Ding ist, was ich aber... So, jetzt kommen wir. Pfleg doch diesen Mund. Lass ihn pflegen. Das Problem ist... Ich muss ihn jetzt mal pflegen. Das Problem... Was ich schwierig finde, ist allerdings, dass die Wertigkeit des Dings hier aufgespalten wird. Denn es gibt manche Dinge, die kosten 30, 40 Euro, um Pate zu werden dafür und andere 80. Ah. Aber so, was macht dann, also ist es einfach schwieriger, manche Sachen zu pflegen? Müssen die mehr abgestaubt werden als andere? Ich hab das noch nicht verstanden mit dem Pflegen. Ja, geht's einem Abstauben? Das ist wie im Zoo. Oder dann du mit dem reden. Da kannst du doch auch Erdmännchen-Pate werden. Das ist einfach eine Spende ans Museum, ja, und dann kaufen die sich da eine Bezeichnung für. Nee. Ich meine, normalerweise bei dir, also es gibt ja auch dann so, im Zoo kannst du so Erdmännchen-Pate oder sowas werden. Da zahlst du ein bisschen Geld, wenn die gefüttert und so. Ja, aber dann kriegst du vielleicht mal so ein bisschen. So gefüttert. Ja, aber dann kriegst du vielleicht noch ein bisschen Alone-Time mit deinem Erdmännchen. Du wirst nicht gefüttert, du hast keinen Paten. Also im Zoo. Hast du hungrige Tiere. Im Zoo hier in Berlin, da kann man ja, genau, Tierpate werden. Der Benefit, den man davon hat, ist nicht nur das Tier selber, dass man das, weiß ich, sich streicheln darf oder so, sondern man kriegt auch ein kleines Schildchen, ist dann am Käfig. Von dem Tier. Und da ist dann nämlich, wenn man will, auch so ein Bild von einem drauf. Echt? Hast du das gemacht? Nee. Weil hier bei Moment, stopp. Nein, kann das, nicht das Bild des Paten oder der Patin, sondern da steht dann drauf, dieses Erdmännchen, Pate, Hermann Schulski. So, und dann ist aber ein Bild von dem Erdmännchen, drauf und man denkt, das ist Hermann Schulski. Die werden immer nach dem Paten benannt. Das wusste ich dann. Aber hier gab es nur so eine Fahne im Eingangsbereich. Die hing da so rum. Da standen Namen drauf. Da standen die Dingpflegerin. Hat den Pfleger. Ja, stimmt. Ja. So. Genau, das kann man machen. Und dann werden da die Dinge gepflegt. Das finde ich aber, also unter so einem Kulturförderaspekt, aber auch so, ich finde das eine nette Sache. Also ihr habt irgendwie zu viel Geld übrig und wisst nicht, was ihr Leuten zu Weihnachten schenken sollt. Schenkt ihnen ein Ding im Museum der Dinge. Das ist doch eine schöne Idee eigentlich. Ja. Vielleicht kriegt man auch freien Eintritt und kann dann sein Ding schön anschauen gehen. Aber nur das. Ja, da wird man dann mit so Scheuklappen durchgeführt. Apropos Dinge. Ah. Wir kommen zum Finale, zum absoluten Finale dieser zweiten Ausgabe vom Museum Back. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, kommt jetzt das Eigentliche. Yeah. Das ist viel besser als das ganze Gelaber vorher. Genau, wir haben uns nämlich ein Ding gezogen. Man kann vor dem Eingang des Museums steht ein großer Automat. Und zwar ist das so ein Automat, wie man stellt sich den vor. Ja, wie so ein alter Sandwich-Automat. Ja, so ein Sandwich-Automat, wo man so die einzelnen Türchen aufmachen kann. Ne? Und da sind so Wundertüten drin. Und zwar wirklich super schön selbstgemachte Wundertüten. Wir haben dann eine gekauft. 2x2 Euro kostet der Spaß, aber es war wirklich Spaß. Genau. Und wir haben die Wundertüte Nummer 11.232, Serie Glänzende Aussichten, gezogen. Wie gesagt, alles aus Zufall. Und darf ich das jetzt auch machen? Super, wir machen das jetzt in einem Audiomedium-Podcast machen wir. Also es hat so eine schöne Klammer, so eine, wie nennt man das? Schön beschreiben jetzt alles. Und es hat so ein Nicht schönes Kinder, Etikett. Ist alles so ganz. Das ist jetzt mal alles ganz haptisch. Das habe ich echt vermisst, das Haptische. Und dann gibt es hier so eine. Transparentpapier mit einem Enzyklopädie. Oh, was ist das denn geil? Oh nein, ein Auge! Ein Auge! Es ist in so einer Folie verpackt. Ein Auge schaut uns schon da raus. Das erste Unpacking-Video nur auf Audio. Wenn ihr dachtet, der Mund wäre schlimm gewesen. Oh, das sieht doch geil aus. Das ist so ein, also es glitzert so, ist so ein glitzernder Schwamm drin. Und ein Glitzer. Da sind viele Dinge drin. Ja, voll viele. Oh, und ein Bonbon. Auch ein Glitzerbonbon. Und ein glitzerndes Puschelchen. Und ein glitzerner, so ein Schirmchen, wie man es im Eiscafé manchmal bekommt. Und ein Auge zum Essen. Was, so ein Glitzerauge. Nein. Doch, das ist zum Essen. So ein Glasauge. Und wir haben eine Karte mit einer Brille. Das ist wirklich zum Essen. Und so ein Glitzerschwamm für danach. Zum Abwischen. Wenn euch das Führers Klopapier nicht fein genug ist. Und noch eine Rolle Glitzer Luftschlange. Und noch das mag ich allerdings nicht, weil das macht ganz viel Müll. So Glitzer. Thema ist eigentlich Glitzer, ne? Ja. Und eine Anleitung. Ist das eine Anleitung enthalten? So, unter dem Titel. Habt ihr ein Kaleidoskop? Ja. Ach, das kann man alles ins Kaleidoskop reinmachen, oder was? Nee. Ich glaube, in welches Kaleidoskop? Basteln kann man das, glaube ich, indem man sich diese Brille aufsetzt und den Glitzer vorne reinschmeißt. Es ist auf jeden Fall, also es ist für jeden Fetisch was dabei, auch in diesem. Oh. Ach, guck mal, hier ist noch mehr Glitzer. Ja. Ach, und dann kann man hier, das ist genau das für die Basteltante Martha. Ein Kaleidoskop basteln. Das mache ich gleich mit meinen Kindern, wenn ich zu Hause bin. Dürfen die noch nicht ins Bett gehen? Müssen die erst ins Kaleidoskop mit mir basteln? Oh, ist schon kaputt. Wow, guck mal, voll cool. Ja, also, super. Ja. Für 4 Euro ein paar Dinge gekauft. Ja. Vor allem die Glitzer. Die kann man jetzt zurückbringen und in irgendeine Vitrine legen. Aber dieses Auge zum Essen ist wirklich ekelhaft, ne? Das muss auch nicht sein, ne. Da steht ja drauf, Trolli. Trolli, ja, Trolli ist das schlechtere Haribo. Obwohl Haribo schon schlecht ist. Was möchtest du? Ich möchte das Teleskop haben. Möchtest du so ein Schirmchen haben? Ja, den stecke ich mir in die Haare. Und so eine Luftschlange? Ja. Ein dieses Bonbon hin. Und das kriegt Ina? Ja, das kriegt Ina. So. Super. Wir können natürlich auch die Sachen verlosen. Ja. Genau. Aber ihr wollt es eh nicht haben. Ja, gegen eine Spende von 2x3 Euro. Genau, vielleicht wollen wir mal langsam nach Hause gehen. So ein Fazit? Ja, nee. Fazit? Ja, Fazit ist auch ja, stimmt, wir brauchen ein Fazit. Jeder noch sein Fazit vielleicht ganz kurz. Okay, gab es Dinosaurier? Ach so, Nee. Doch, bestimmt. Ja? Da haben wir nicht geguckt. Oh nein, jetzt müssen wir nochmal hingehen. Die eigentliche Frage ist, ist ein Dinosaurier auch ein Ding? Und wenn ja, wie viele? Nein, also wenn die eigentliche Frage ist, wenn ein Dinosaurier drin war, dann ist es ein Museum. Und wenn keiner drin war, dann ist es kein Museum. Genau, also wir haben keinen Dinosaurier gesehen. Deswegen ist unser Fazit. Also mein Fazit, ich mache das jetzt nicht mal. Ich mach das jetzt mal ohne den Dinosaurier. Also mein Fazit ist, dass ich das voll einen schönen Nachmittag fand. Total spannend. Ich fand es kein Overkill. Ich fand es eine schöne... Das Graschel ist übrigens das Bonbon, was Jörg jetzt ist. Ich fand es kurzweilig, ich fand es anregend zum Nachdenken. Das Einzige, was mir gefehlt hat und was ich total wichtig finde, gerade auch so Barrierefreiheit mäßig, war eben die Barrierefreiheit. Ja, weil ich konnte wirklich nicht in alle Vitrinen reingucken, weil ich einfach zu klein bin. Also ich bin eigentlich ganz normal groß. Und ich brauche unbedingt was zum Anfassen. Gerade bei Dingen. Ja, das ist mein Fazit. Gut. Matthias. Ja, ich fand das, es war auch sehr unterhaltsam tatsächlich. Und die haben eine Frankfurter Küche. Hey! So, da kannst du einen ganzen Dinosaurier drin braten. Nee, also es hat mir... ich fand es echt ganz cool. Es war super viel Zeug und... Ich versuche ja so ein bisschen Zeug aus meinem Leben zu verbannen und dann bin ich froh, dass ich wenigstens andere um den Kram kümmern. Hm. Insofern geht da mal hin. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Berliner Geheimtipp auch. Also meinst du, es steht nicht im EasyJet-Magazin? Das ist meine Definition von Geheimtipp. Ich weiß nicht, was du hast. Genau. Ja. Nee, mach das mal. Also nette Sache und wenn ich kauf danach so ein Glitzerteil, ist auch cool. Glitzerteil. Und der Shop war gut. Ja, der Shop war gut. mein Fazit. Wenn man Bock hat, auf möglichst viele Sachen in kurzer Zeit sehen zu können und wirklich auch schöne Sachen, dann geht man da auf jeden Fall rein. Genau. Und lass mich mal kurz nochmal überlegen. Ja. Wir müssen ja nicht immer so schnell. Wir können auch ruhig mal aufnehmen und dabei denken ein bisschen. Also, wie fand ich das eigentlich? Nein, ich finde es, man ist die ganze Zeit, oder mein Blick ist die ganze Zeit an zigtausend verschiedenen Dingen und Objekten haften geblieben, wo ich mich auch echt gefragt habe, wo kommt das her? Krass, was für eine Farbe, wie eklig. Also es ist auch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die man da irgendwie hat. Und von daher finde ich es auch sehr zu empfehlen. Ich würde mir halt einfach irgendwie mehr so auch so Vermittlungsebenen noch mehr wünschen. Und nicht nur Text, sondern dass man mit den Dingen auch noch in anderer Art und Weise in Kontakt kommt. Wenn ihr noch mehr merkwürdige Sachen sehen wollt, könnt ihr auch vorbeischauen auf museumbug.net. Ja. Genau, da findet ihr nämlich Hinweise auf alle unsere Folgen und wahrscheinlich auch irgendwie Hinweise darüber, wer wir sind. Wir geben ein paar Geheimnisse. genau. Also das raten wir euch sehr. Das ist das einzige Online-Museum, das sich lohnt zu besuchen. Genau, da kann man auch einen Kommentar. Dann, man kann auch eine E-Mail schreiben zu uns und auch einen Kommentar hinterlassen. Aber auch sich das Impressum durchlesen. Genau. Nein, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal alle Folgen schön als Player und als Beitrag veröffentlicht. Und genau, surft auch da mal vorbei und schaut auch ganz gerne, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, mal auf Twitter. Da gibt's nämlich den Museumbug Podcast. Oder Cast. Leider Podcast war zu lang, das traurig aber war. Museumbug Cast. Darunter findet ihr uns, wahrscheinlich wenn ihr Musikbug eingibt, findet ihr uns. Genau, da sagen wir auch mal, was wir so finden und geben vielleicht ein paar Tipps. Und da könnt ihr uns auch Tipps geben, wo wir vielleicht mal hingehen sollen, was es für coole Museen gibt. Momentan sind wir so ein bisschen auf dem Dauerausstellungstrip, aber auch Sonderausstellungen, hey, warum nicht? Wenn es da coole, sexy Spielzeuge gibt, gehen wir auch dahin. Ja. Ja, aber eigentlich doch nur, wenn es Dinosaurier gibt. Genau, sexy Dinosaurier-Spielzeuge. Da ist noch eine Marktlücke eigentlich, oder? Genau. Wir machen das Museum der sexy Dinosaurier-Spielzeuge. Oh, wow. Ja. Ist laut. Also, dann würde ich mal sagen, das war die zweite Ausgabe vom Museum Bug. Ja, mein Name ist immer noch Matthias. Ich bin Martha. Und ich heiße Jörg. Genau. Und wir gehen jetzt zum Jazz. Genau, das war Museum Bug. Das Ding unter den Podcasts. Yeah. Ciao.